apocalyptic remains. Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, Montagnacht. Ich grüße euch sehr herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Talkwoche. Ich freue mich, dass ihr da seid und wir beginnen die Woche wie immer mit einer freien Themennacht, mit einer offenen Gesprächsrunde. Also wer gerne mit mir sprechen möchte, der muss diese Nummer hier wählen, 0800 220 50 50 oder mailen domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Ingrid. Ingrid ist 61. Guten Morgen, Ingrid. Guten Morgen, Domian. Hallo, Ingrid. Ja, um was geht's bei dir, Ingrid? Bei mir geht's um Folgendes. Ich habe vor 2 Jahren ein neues Kniegelenk bekommen. Ja. Das wurde nicht gut. Das war immer dick. Ich konnte keine Treppen mehr laufen. Mhm. Auch geradeaus und so weiter nicht. Ich muss dazu sagen, ich habe bis zu diesem Zeitpunkt, also eigentlich bis jetzt im Dezember letzten Jahres, Fitness betrieben, 15 Jahre lang bin geradelt, mhm, und es hat mich alles sehr behindert. Mhm. Ich wurde von dem Arzt, der das damals gemacht hat, mehr oder weniger abgewiesen. Der hat gesagt, das ist alles okay, da kann man nichts mehr machen. Mhm. Und habe mich dann an einen anderen Arzt gewandt. Und der hat mir gesagt, meine Kniescheibe sitzt falsch, weil sie falsch geformt ist. Wäre ein kleiner Eingriff, man formt die ein bisschen um und versetzt sie und alles ist gut. Mhm. Und das ist jetzt September 2009. Das hat 4 Monate gehalten und dann ist sie quer durchgerissen. Also nochmal zum Klarstellen, vor 2 Jahren hast du eine neue Kniescheibe bekommen? Nee, vor 2 Jahren war erst ein ganzes Kniegelenk. Ach so. Ja, Kniescheibe ist ein komplett extra Teil. Also, ja. Also das war das erste Problem, das Kniegelenk vor 2 Jahren. Ja, und weil das eben nicht gut wurde, habe ich mich weiter orientiert, ja, und habe dann jetzt letztes Jahr im September diese Kniescheibe operieren lassen. Das, mhm, hat sich wirklich angehört wie Pillepalle, also wie fast gar nichts. Ja. Ne? Und was ist jetzt daraus geworden? Und jetzt ist daraus geworden, die ist mir dieses Jahr im Januar quer durchgerissen. Wie passiert sowas? Da muss ich ein bisschen vorgreifen. Ich habe dann sehr viel später erfahren, dass von dieser Kniescheibe an der unteren Hälfte einfach zu viel weggemacht wurde. Mhm. Da ist kaum noch Material übrig. Ich war dann in der Klinik noch 2 Mal. Es hat nicht gehalten, trotz Gips und Manschetten und weiß der Teufel was alles. Mhm. Das heißt, die haben dir das versaut, im Klartext? Die haben das versaut, die haben es ja versaut. Und wie geht, ja, es dir? Wir greifen mal eben nach vorne, zu jetzt, in die Gegenwart. Wie geht es dir heute? Heute ist es so, dass nach 2 Monaten Klinikaufenthalt, wo ich mir noch Bakterien eingefangen habe, mussten alle Hilfsmittel, also Drähte und Schrauben und so weiter, wieder rausgemacht werden. Mhm. Die Kniescheibe, die 2 Hälften, sind etwa 5 Zentimeter auseinander. Mhm. Man hat mir auch versucht, vom Hüftknochen da was runterzupflanzen, dass der Knochen wieder stärker wird. Und momentan sieht es also so aus, dass ich gesagt bekomme, man kann da eigentlich nichts mehr machen. Was heißt das? Das heißt, die Kniescheibe kann man, also diese 2 Hälften, kann man nicht mehr zusammenbringen. Ja, und das bedeutet, dass das Knie dann versteift wird, oder wie? Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die man noch sieht, ist, dass man Bänder zusammenfasst, damit es wieder ein bisschen besser wird. Also meine konkrete Situation ist die, ich bin jetzt seit eineinviertel Jahre krankgeschrieben, permanent. Mhm. Kann keinen Sport mehr machen, kann kein Rad fahren. Ich gehe Treppen rauf mit Festhalten links und rechts, braucht irrsinnig lang. Ich kann noch 150 Meter geradeaus gehen, dann tut mir alles so weh, dass ich mich wieder zu Hause auf die Couch setzen muss. Mhm. Und ich bin zwar dran, mich zu orientieren, wer da was machen kann, aber ich bekomme einfach immer nur diese Adressen raus, wo jemand für Kniegelenke zuständig, ja, ist. Ja, also im Klartext, da ist ein Ärztefehler passiert. Da ist ein Ärztefehler passiert. Und im schlimmsten Fall kann es jetzt so sein, dass die Versteifung, oder? Ja, oder ich meine, im Moment kann ich das Knie abwinkeln, weil die Kniescheibe auseinander ist, aber ich kann halt nie mehr Sport machen, längere Strecken zu Fuß gehen. Ich bin auch viel gewandert früher. Ja. Also das ganze Leben hat sich verändert. Das ganze Leben hat sich auf einmal. Vorher eine fitte Frau und jetzt... Ja, genau. Also sehr aktiv. Ich bin auch viel tanzen gegangen und so. Und willst du denn da Schritte einleiten gegen die Ärzte, die das zu verantworten haben? Ich habe momentan wirklich die Energie nicht. Also ich denke mir, vielleicht, klar, da kommt eventuell über die Jahre hinweg was raus dabei, in Form von, wenn man gewinnt, dass man Geld kriegt, aber das hilft mir ja mit meinem Problem nicht weiter. Ich muss auch dazu sagen, ich bin seit 5 Jahren mit Psychopharmaka ruhig gestellt. Ich hatte mal so ein Burnout aufgrund von Mobbing und war dann da auch schon 2 Monate in der Klinik. Ja. Deshalb halte ich das eigentlich alles irgendwie aus, aber mir fällt hier die Decke auf den Kopf. Und ich bin jetzt in diesem letzten Jahr 10-mal operiert worden an der Kniescheibe. Ach du je, 10-mal an der Kniescheibe operiert? 10-mal an der Kniescheibe. Gut, die letzten... Hast du denn den Eindruck, dass du jetzt zumindest in richtigen, guten Händen bist, medizinisch? Nee, überhaupt nicht. Immer noch nicht? Nee, weil es einfach niemanden zu finden gibt, der sich an sowas rantraut. Und ich habe dann einfach gedacht, wenn ich mich bei dir melde, vielleicht hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und weiß, eine gute Klinik, einen guten Chirurgen, der sich an sowas rangetraut und wo ich dann auch Aussichten habe. Weil okay, Ingrid, du hast jetzt den Fall geschildert, deinen Fall geschildert. Wenn jemand jetzt von unseren Zuschauern und Zuhörern eine Idee hat, wo vielleicht wirklich ein Spezialist ist, der sich damit auskennt oder vielleicht ähnliche Erfahrungen, dann gute Erfahrungen gemacht hat. Genau, ja. Und sich bei uns, bitte meldet euch bei uns und wir reichen das natürlich sehr gerne und sehr schnell an Ingrid weiter. Wenn wir dir auf diese Weise helfen können, würde ich mich sehr freuen. Das wäre nett, weil ich habe eben auch durch die ganze Geschichte andere Probleme, ne? Mir fällt die Decke auf den Kopf. Ja, ich kann kaum noch aus dem Haus. Ja, klar, das belastet einen ungeheuerlich. Ja, und ich bin eigentlich gar nicht der Mensch, der gern zu Hause ist, so die ganze Zeit. Ne? Ja, ich merke schon, so wie du redest, bist du eigentlich eine aktive Frau wahrscheinlich. Ich bin eine sehr aktive Frau gewesen, Also Ingrid, ich verspreche es dir, wenn sich jemand bei uns meldet, melden wir uns sofort bei dir. Ja. Und ich kann dir gerne auch noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten. Vielleicht wäre das gar nicht so schlecht. Weiß ich nicht. Weißt du? Nee, mir ist jetzt eigentlich der rein medizinische Aspekt wichtiger. Wenn mir auf der Ebene geholfen wird, dann wird das andere auch wieder, denke ich mir. Versuchen wir es mal und drücken wir die Daumen, dass sich jemand bei uns meldet. Ja. Noch ein kleiner Abschluss für dich. Ich gucke natürlich, seit ich so zu Hause sitze, die Sendung fast täglich an. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass die dir immer die Zeit wegkürzen da am Anfang manchmal. Manchmal, ja. Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Nee. Mir wäre am liebsten, du hättest 2 Stunden. Ach, eine Stunde ist ja gut. Wenn die immer voll ist, ist es ja auch in Ordnung. Ist dann. Schon toll, ja klar. Liebe Ingrid, alles Gute wünsche ich dir. Und gute Besserung vor allem. Wenn sich jemand meldet, ihr könnt den gern auch meine Telefonnummer geben. Und wir machen das schon, ja. Alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Tschüss. So, ihr Lieben. Also die Stammzuschauer, jetzt muss ich mal klar sagen, Zuschauer, die Zuhörer haben davon nicht so viel, was ich jetzt gleich sagen werde oder machen werde. Die Stammzuschauer werden schon gesagt haben, irgendwas stimmt da nicht. Heute muss irgendwas passieren. Und in der Tat habt ihr auch recht, denn was ist gestern gewesen? Gestern ist der erste Advent gewesen. Und seit, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht seit 10 Jahren gibt es eine schöne Tradition, dass dann mit mir jemand hier während der Adventszeit die Sendung macht und neben mir sitzt sozusagen. Und den möchte ich jetzt mal von hier aus der Ecke herausholen. Das ist nämlich, das erkläre ich jetzt mal den Radiohörern, unser putzig, ne? Unser kleiner weißer Schneemann. Das ist ein weißer Schneemann mit einer gar lustigen roten Mütze und einer Nase aus einer Möhre und er hat rote Handschuhe an und einen grünen Schal. Und dieser Schneemann lebt das ganze Jahr über hier hinter uns im Schrank und immer zur Adventszeit. Da holen wir ihn raus und dann stelle ich ihn hierher und so bleibt er dann bis zu Beginn unserer Weihnachtspause auch hier stehen. Herzlich willkommen. So, ihr Lieben, weiter im Text. Hier ist Reinhard. Reinhard ist 31. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Reinhard, um was geht's bei dir? Mein Thema ist Mobbing. Ja. Und zwar, ich spiele in einem Tischtennisverein. Ja. Und bin oder sehe mich als Mobbing-Opfer. Ich muss dazu sagen, ich bin übergewichtig. Also ich wiege 146 Kilo bei einer Körpergröße von 1,82. 146? Ja, ja. Kilo. Genau, ja. Mhm. Und du bist gemobbt in diesem Tischtennisverein? Genau. Es ist also so, ich spiele sich jedes Mal so ab, dass ich da halt hinkomme und spiele. Es gibt da so eine Gruppe von Jugendlichen, die sich da einen Spaß draus machen, also mich zu demütigen, verbal. Was machen die denn? Was sagen die denn? Ja, die sagen zu mir zum Beispiel Opfer oder du siehst aus wie Jabba the Hutt oder halt fette Sau, solche Sachen halt. Mhm. Wie alt sind die ungefähr? Die sind so zwischen 13 und 17. Ja, also ganz jung noch. Genau, ja. Mhm. Und ich habe auch schon mit denen versucht, vernünftig zu reden, aber das funktioniert nicht. Ja, wie reagierst du denn da drauf? Was ja, ich versuche mir halt nichts anmerken zu lassen, aber in letzter Zeit eskaliert es halt doch ziemlich, zum Beispiel heute. Heute war Training. Mhm. Und da gibt es einen, das ist der schlimmste von allen, dieser Nico, der hat mir dann so die Hand zusammengedrückt. Es ist ja so, dass man sich nach dem Spiel, wenn man so spielt, Tischtennis, dass man sich nach dem Spiel so abklatscht, wenn das Spiel fertig ist. Mhm. Und das machen die bei mir auch nicht. Normalerweise, die schlagen mir dann auf die Stirn oder treten mich auch zum Teil oder so. Natürlich nur, wenn kein Trainer zuguckt. Mhm. Es ist dann so, dass... Ja, wie reagierst du da? Ich versuche halt, ich habe gemerkt, wenn ich da jetzt anfange rumzuschreien oder zu sagen, hör auf, Lars, dann wird es noch schlimmer. Mhm. Die haben mir schon mein Rad kaputt gemacht und mich auch gezwungen, irgendwelche Sachen zu machen oder so. Die haben dich gezwungen, irgendwelche Sachen zu machen? Ja, zum Beispiel, dieser Nico hat zum Beispiel gesagt, ich soll einen Tischtennisball essen und so Zeug. Ich meine, es geht natürlich nicht, aber... Hast du es gemacht? Ich habe versucht, ich habe dann draufgebissen und man kann das natürlich nicht runterschlucken, aber man kriegt dann natürlich Zahnfleischbluten. Und, du hast den Tischtennisball schon in den Mund genommen? Ja, ich musste das machen. Die standen zu viert vor mir, das war in der Umkleidekabine. Und du musst dir das so vorstellen, Domian, ich sehe jetzt nicht gerade furchteinflößend aus oder auch ich bin auch keine Autoritätsperson oder so. Mhm. Die können das, sie wissen, dass sie das mit mir machen können. Ich kann mich einfach nicht wehren, körperlich sowieso nicht. Und was haben sie denn noch von dir verlangt, außer Tischtennisball essen? Ja, zum Beispiel bring mir Spiele mit vom Mediamarkt. Dieser eine Ivo heißt der hat gesagt, ich soll dem Spiele mitbringen vom Mediamarkt und so Sachen, sonst schlägt er mich. Und das machst du dann auch? Das habe ich einmal gemacht, ja, weil ich wollte halt einfach meine Ruhe haben irgendwie, aber das wird halt immer schlimmer. Wie lange geht denn das schon so? Ungefähr 6 Monate. Und wie lange bist du in diesem Verein schon? Ein Jahr ungefähr. Mhm. Nun ist aber ein Verein ja eigentlich eine geschlossene Gruppe. Ja. Das heißt, da gibt es, wie du gerade schon sagtest, Trainer, da gibt es Leute, die sich für den Verein einsetzen und organisieren. Ja. Kriegen die das mit? Nee, die machen das schon so geschickt. Die gucken halt immer hin und wenn die Trainer, das sind ja 2 Stück, die sind meistens beschäftigt, wenn die halt weggucken oder was, dann gibt es halt einen kurzen Tritt oder mir fliegt ein Ball ins Gesicht oder solche Sachen. Ja. Ganz schlimm ist es dann halt in der Umkleidekabine oder auf dem Nachhauseweg, weil die als draußen dann auf mich warten, wenn ich dann rauskomme. Hm. Haben die dich auch schon geschlagen? Ja, schon öfters. Ja. Ich hatte schon aufgeplatzte Lippen, ich hatte schon einen Trommelfellriss. Ach du lieber Himmel. Ich hatte schon mehrere Sachen irgendwie. Das ist ja schon gar nicht mehr mit Mobbing zu beschreiben, das ist ja schon viel schlimmer. Ja, es ist schon eine gewisse Tyrannei auch. Ja, natürlich. Ja, ja. Du hast dich bisher in keinster Weise zu Wehr gesetzt, du hast das alles über dich ergehen lassen. Ganz am Anfang habe ich mal versucht, die Leute zurechtzuweisen, indem ich halt gesagt habe, hört auf, das bringt nichts, und aber das, die lachen dann nur und dann wird das alles bloß noch schlimmer irgendwie mit dieser... Aber warum schaltest du keinen Trainer zum Beispiel ein? Ich habe einmal versucht, das war ganz am Anfang, also was heißt ganz am Anfang, das war so nach ein paar Monaten, als ich dann gemerkt habe irgendwie, dass es halt eskaliert oder dass ich halt da auserkoren bin als Opfer, das sagen die ja immer, Opfer. Ja, ja. Und habe ich mal versucht, mit dem Trainer zu reden und der hat halt gesagt, er kann nichts machen, was er nicht sieht. Wenn er was sieht, dann wird er einschreiten, aber wenn er nichts sieht, kann er auch nichts machen. Ne? So leicht würde ich mich nicht abspeisen lassen. Also in dem Fall, was du jetzt gerade erzählt hast, ist das ja nun nicht eine Kleinigkeit, wo dich mal jemand so ein bisschen foppt oder so. Ja. Das sind ja kriminelle Handlungen schon, die da vorgenommen werden. Ja. Und ja, die Gefahr besteht ja, dass das immer weiter eskaliert, weil die wissen, sie können es machen. Ja, klar. Ich finde, du bist dazu nachgiebig. es muss doch auch einen Vorstand geben in diesem Verein. Da müssen doch Leute sein, die das in der Hand haben. Ja gut, also du meinst, ich soll dann versuchen über diese... Ich würde richtig trommeln, dass das alle entsprechenden Trainer oder der Chef von dem Verein oder wie das da georganisiert ist, dass alle das wissen. Ja. Und das und drohe an, wenn es weiter so geht, erstattest du Anzeige bei der Polizei. Ja. Also je mehr du auf dich aufmerksam machst... Ich bin halt komplett verunsichert und eingeschüchtert auch, weil... Ich verstehe, ja, aber je mehr du eingeschüchtert bist... desto mehr nehmen die sich ja heraus. Ja, weißt du, es wird ja auch immer schlimmer. Also ja, zum Beispiel die Tatsache, dass du den Tischtennisball isst oder zumindest ist Wahnsinn. Dann haben wenn ich es aber nicht mache, dann passieren schlimme Sachen vor der Halle dann. Ja, deswegen musst du musst jetzt trommeln. Du musst alle aufmerksam machen auf dieses Problem in diesem Verein, alle wichtigen, relevanten Leute. Und ich würde jetzt schon auch nicht davor zurückschrecken, schon die Polizei auch mit einzuschalten. Du bist schon verletzt worden von denen. Ja, das stimmt, ja. So, und wenn die Polizei da mal auftaucht in dem Tischtennisclub, was meinst du, wie die alle aufmerksam werden, auch die Trainer? Und dann muss schon irgendwas dran sein. Ich glaube aber nicht, dass es dann vielleicht noch schlimmer wird. Dann nein, glaube ich nicht. Dass die Polizei geholt. Nein. Das ist immer so das Argument, auch der, wenn du Polizei holst, machen wir dich fertig. Nein. Das sind Bengels von 13, 14, 15, 16 Jahren, die nicht zu unterschätzen sind. Wirklich nicht. Ja, das stimmt. Die sind gefährlich. Das stimmt. Die sind gefährlich, ja. Aber die müssen auch entsprechend behandelt werden. Alles, was du machst, wenn du so defensiv bist, machst du alles falsch. Spielst du ihnen nur zu. Dann werde ich jetzt mal meinen Mut zusammenreißen und das mal versuchen dann zu machen irgendwie. Ja, aber du musst es aber richtig machen. Ja. Du musst alle relevanten, alle wichtigen Leute im Verein informieren darüber und informier die Polizei. Jetzt volle Kanne ran. Ja. Wenn das seit 6 Monaten geht, du hast ja, ich meine, du könntest natürlich auch sagen, ich gehe nicht mehr in den Tischtennisclub, aber das ist ja nicht die Lösung. Nee, das möchte ich auch nicht, weil das macht mir doch sehr Spaß. So. Auch unter diesen Umständen trotzdem noch. Genau. Und da sind doch bestimmt auch noch Leute in dem Tischtennisclub, die mit denen du gut kannst, oder? Es ist so, am Anfang hatte ich einen Freund, aber als er dann gemerkt hat irgendwie, dass ich halt diese Gruppe auf mich eingeschossen hatte, hat er sich auch zurückgezogen, weil er wollte halt nicht, dass ihm dasselbe passiert. Also im Moment bin ich ganz alleine. Wie stark, wie viele Jungs sind das insgesamt? Was hast du gerade gesagt? Also diese Gruppe, das sind 4 Leute. Das sind 4 Leute. Und wie viele Leute sind in diesem Verein? Ja, so 15, 20. Mhm. Na gut, aber ich dachte jetzt, das ist ja noch ein größerer Verein, aber... Nee. Aber dennoch, dann müssen die, wenn das so ein kleiner Verein ist, müssen die anderen das doch längst mitbekommen haben. Ja, aber es macht halt niemand was. Die haben alle Angst vor dieser Gruppe. Was für ein feiges Volk. Ja. Wenn dann hinterher irgendwas Schlimmes passiert ist und du liegst im Koma im Krankenhaus, dann ist das Geschrei wieder groß und alle haben den Hintern nicht hochgekriegt. Genau, das befürchte ich auch. Mann, ist das eine Schande. Was für eine Zivilcourage. Das ist wahr, ja. Also, wehre dich. Ich versuche das. Und falls ich Erfolg habe, dann würde ich mich schon mal bei dir melden dann. Sehr gerne. Ich möchte aber nochmal, dass wir dich jetzt nochmal anrufen. Ja. Das heißt, mein Psychologe ruft dich an. Ja. Ich möchte dir gerne auch noch die Telefonnummer vom Weißen Ring geben. Ja. Kannst du dich da auch nochmal kundig machen? Ja. Und damit alles seine gute Richtung hat. Ne? Ich danke dir, Jürgen, für deine Beratung. Gerne, Reinhard. Alles Gute wünsche ich von Herzen. Tschüss. Tschüss. So, zwischendurch grüße ich mal ganz, ganz einfach Mist. Tinny von Twitter, aus der Twitter-Gemeinde, Miss Tinny. Die wird sich freuen, hoffe ich zumindest. Hier ist Mario. Mario ist 40 Jahre alt. Guten Morgen, Mario. Guten Morgen, Dorian. Hallo, Mario. Um was geht's bei dir? Ja, ich habe ein kleines Problem. Und zwar habe ich mich mal irgendwann aus Spaß und mit einem falschen Bild im Internet angemeldet. Mit einem falschen Bild von dir? Ja. Du als gestählter, muskulöser Kerl? Ja, halt... Mit schönen Augen. Mit schönen Augen. Ja, und wollte halt einfach mal gucken, wie die Frauen reagieren. Wie alt war denn das Bild, der Typ auf dem Bild? Ja, der war ein bisschen jünger, der war so Mitte 20. Mitte 20, okay. Ja. Und mit schönen Augen. Mit schönen Augen, ja. Ja. Und war dann total erstaunt. Also im Sekundentakt gingen dann die Leute da auf das Profil und... So sind die Frauen. Ja. Mhm. Hab dann halt auch immer irgendwie relativ schnell das dann auch abgeblockt und bis dann irgendwann mal eine Frau da war, wo ich gesagt habe, Mensch, wow. Ja. Und wir haben dann halt so ein bisschen geschrieben und haben auch telefoniert. Ja. Und, ich habe halt so ein bisschen, also das einzigste Fake war mein Bild. Ja. Ansonsten habe ich von meinem Leben erzählt, außer halt, dass ich verheiratet bin und das ist schon eine ganze Menge. Also du hast nicht, das Bild war schon mal ein Fake und du hast nicht erzählt, dass du verheiratet bist. Genau, aber ich habe ihr halt dann irgendwann mal gesagt, ich sag, Mensch, du hast ja eigentlich nur ein Bild von mir. Ja. Und sie hat gesagt, das Bild ist ihr egal, es ist einfach dieser Mensch, der dahinter steckt und das, was sie hört. Und schöne und Worte. So. Ja. Und haben sie sich bewahrheitet? Ja, sie weiß ja immer noch nicht, wer ich wirklich bin. Ach, die weiß das immer noch nicht? Nee. Mittlerweile habe ich ein Riesenproblem damit. Das ist ja der Klassiker des Fakens im Internet. Ja. Da gibt sich jemand als jemand anderes aus, stellt ein falsches Foto rein und du bist 40 Jahre alt und nicht 25. Du hast wahrscheinlich auch ganz schöne Augen, aber nicht so schöne Augen wie der Typ auf dem Foto. Genau, nicht wirklich, ne? So, und du bist verheiratet. Genau. Und deiner, wie lange geht das jetzt mit dieser Frau schon? Das sind jetzt, weiß nicht, 6-7 Wochen sind das. Das ist ja schon eine ganze Menge Zeit. Ja. Und wie oft telefoniert ihr? Ich sag mal 2-3 Mal die Woche. Mhm. Du bist in einer, du bist verheiratet. Ich bin verheiratet, ja, genau. Unglücklich. Ziemlich, ja. Ja. Du hast dieser Frau, mit der du telefonierst, auch das Alter auch noch nicht verraten, ne? Ich habe sie mal drauf angesprochen, hat sie mal gefragt, wie wäre es denn, wenn ich gar nicht in dem Alter wäre. Sie sagt dann immer, das ist mir alles egal. Wie alt ist sie denn, wenn es denn stimmt? 25. Ja, wenn es denn stimmt. Ja, doch, das stimmt. Ich habe sie schon gesehen. Wie hast du sie schon gesehen? Sie hat dann halt mal die Cam angemacht. Ach so. Also ja. Die Kamera angemacht. Genau. Und hat sich dir gezeigt. Genau. Und wollte sie nicht, dass du auch die Kamera anmachst? Ja, klar wollte sie das. Und ich habe dann halt gesagt, ich habe keine. Und was auch eine Lüge war? Es ist auch eine Lüge, ja. Weil du eine hast? Ja. Ich habe eine, ja. Und jetzt bin ich total in so einem Zwiespalt. Hast du dich schön selbst reingeritten? Ich habe mich da richtig selbst reingeritten, ja. Erzähl mir mal von deiner Ehe. Warum bist du so unglücklich? Meine Frau hatte so einige Probleme. Hatte allerdings weniger mit der Beziehung zu tun, als mehr so mit der Familie. Es sind viele Leute gestorben, Alkoholismus und was es da alles gegeben hat. Mhm. Sie hat Probleme mit ihrer Figur und ist dann irgendwann... Hast du auch Probleme mit ihrer Figur? Nein. Wie viel wiegt sie? Sie hat eine super Figur. Das ist... sie ist einfach hübsch. Ach so, ich dachte, sie wäre sehr übergewichtig. Nein, absolut nicht. Ach so. Aber sie hatte da trotzdem immer wieder ein Problem mit. Ja. Es war auch immer wieder ein Streitpunkt. Und ich habe dann immer gesagt, nein, das ist alles in Ordnung, du siehst toll aus. Und Wie lange seid ihr verheiratet? 12 Jahre. Oh, ja. Habt ihr Kinder? Ja, 2 Stück. Wie alt sind die? Die Große ist 12 und die Kleine ist 10. Ah ja. Und schlaft ihr noch miteinander? Selten. Und wenn, dann ist es so eine 0815-Geschichte? Ja, genau. Liebe? Tja. Gewohnheit? Ich denke mal, Gewohnheit, ja. Gewohnheit und eingespieltes Team. Oder nicht mal das? Doch, eingespieltes Team schon. So für den Alltag, auf den Familie, Wohnung und was man so macht. Nee, grundsätzlich eigentlich auch. Also irgendwo möchte ich sie nicht hergeben, aber es sind so viele Sachen, die mittlerweile fehlen, weil sie sich so verändert hat. Und daher auch dein Ausweichen ins Internet und auf die Suche zu gehen nach einer anderen Frau. Ja, anfangs war es ein Spiel, ne? Mittlerweile. Aber Mensch, du bist ein Kerl von 40 Jahren. Das muss dir doch klar sein, wenn du dann ein Bild von einem 25-jährigen Typ reinstellst, dass du da ganz schnell dich in eine Sackgasse manövrierst. Hätte ich nie gedacht. Ja, nur hör mal. Nein, ehrlich nicht. Wie naiv bist du? Ja, mag vielleicht naiv klingen. Ich habe ja bisher, dann auch alles wieder abgeblockt und habe gesagt, nee, komm, wir lassen das jetzt mal schön bleiben. Ja, du spielst mit dem Feuer. Das Problem ist, ich könnte jetzt einfach sagen, ich lösche das alles und mach das weg und fertig. Aber es geht gefühlsmäßig nicht mehr weg. Das ist das Problem. Ja, da musst du der Frau, mit der du chattest oder telefonierst, rein Wein einschenken. Das ist jetzt meine Frage. Also die ist auch Hals über Kopf, ist die hin und weg. Und ich habe ja wirklich eigentlich... So wie du sie einschätzt, also sie ist 25 Jahre alt, du hast sie gesehen, ja. und du magst sie schon, von so wie sie vom Typ her ist, magst du sie schon? Ja, klar. Bist du schon, also auf der Ebene, soweit man das sagen kann, über Telefon und so, bist du schon verknallt? Beide, sie und ich auch. Ja, also, ja gut, sie ist ja vielleicht in einen Phantom verliebt und du in die realere Person. Ja, richtig. Und das macht ja schon Kribbeln im Bauch. Bisschen Schmetterlinge. Ja, klar. Und freust dich, wenn ihr telefonieren könnt miteinander. Ja. Ich freue freue mich jeden Abend auf Sie, wenn ich Sie sehen kann, wenn, so. Wenn wir schreiben, wenn wir... Was gibt es da noch zu zögern? Was gibt es da noch? Was hast du für eine Alternative? Alternative, du löscht alles und tschüss. Nee, das bringe ich einfach nicht übers Herz. Das ist... So, und du kannst es ja nicht endlos so weitermachen. Hat sie denn nicht, wohnt sie bei dir in der Nähe um die Ecke? So ganz so weit, ja, sind so 150 Kilometer. Hat sie denn nicht schon gesagt, komm, lass uns mal treffen? Ja. Das Thema vom Sprechen, aber sie hat... Und jedes Mal lavierst du da rum? Nein, sie hatte zum Glück auch relativ wenig Zeit momentan. Ja, aber komm, hör auf, wenn man verliebt ist, hat man immer Zeit. Irgendwie ja, hat man so immer Zeit. 50 Kilometer sind dann ja auch nicht auf die Schnelle mal eben zu überwinden, ne? Ja, schon, aber... Ich meine... Von ihr ist das mit Sicherheit kein Problem, aber von mir ist natürlich... Also Mario, Hose runter. Hose runter. Meinst du wirklich einfach sagen, was ja. Fakt ist? Und ja, was bleibt ja anders übrig? Wenn ihre hehren Worte, der Mensch interessiert mich und der Mensch finde ich toll, der da am Telefon ist, wenn das wirklich stimmt, dann hast du vielleicht noch eine Chance. Ich allerdings wäre an ihrer Stelle ziemlich sauer, wenn der Typ mich da verarscht hätte, 5 Wochen oder noch länger. Wenn sie einfach nur sauer wäre, dann wäre mir das egal, aber ich habe Angst... dass ich da bei ihr richtig was anrichte. Naja, du kannst anrichten, dass sie so zornig ist und den Kontakt abbricht. Das ist das nicht das Schlimmste, dass irgendwie so, man ist ja auf Gefühlsebene auch irgendwo was, ne? Da habe ich Angst, dass ich ihr da, dass ihr der wehtust. So oder so werde ich ihr wehtun. Ja, gut. Aber das ist nun mal so. Das ist nun mal so passiert. Nun musst du dann durch. Sie wird sich schon nicht das Leben nehmen, wenn sie es erfährt. So eng war es noch nicht. So, aber dann, Mario, dann geht es ja erst richtig los. Nehmen wir mal an, du beichtest jetzt dieser Frau. Hm. Und sie sagt, schöne Scheiße, aber egal, ich finde dich nett und lass uns treffen. Dann beginnt aber das Problem, erst richtig loszugehen. Dann hast du eine Geliebte. Ja. Was heißt das für dein Leben? Ja, ich meine, gut, dann muss ich hier wirklich Tacheles machen. Aber allerdings. Wenn du also, so... Das würde ich dann auch machen, oder das wäre nicht... Also du bist schon fest entschlossen, eigentlich deine Frau zu verlassen? Nein, fest entschlossen eigentlich nicht, aber sie kann mir nicht mehr das geben, was ich gerne hätte. Mhm. Wir gehen total auseinander. Ich bin noch so dieser Lebemensch, möchte gerne rausgehen und sie ist alles so besinnlich und... Wie lange ist es her? Was würdest du so über den Daumen sagen? Dein letzter richtig guter Sex, wie lange ist das her? Könnte ich jetzt überhaupt nicht sagen. Absolut nicht. Zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre? Das mal ruhig 2 Jahre. Bestimmt. Glaubst du denn, dass deine Frau sehr in dieser Ehe hängt noch? Ja, sehr. Das schon? Ja. Aber sie wird ja auch mitbekommen, dass du unzufrieden bist und sie kriegt ja auch eure Spannungen mit. Das kriegt sie ja noch mit, klar. Und dann sagt sie, wir müssen ein Eheseminar machen. Das ist dann aber auch alles auf dieser christlichen Basis. Immer so ein bisschen Bauchschmerzen bei hat. Ach, das ist auf einer christlichen Basis. Ja. Sie ist engagiert in einer Kirche. Genau, ja. Sehr engagiert. Sehr, sehr. Und du weniger. Ja, das hat sich nach und nach entwickelt halt. Aufgrund ihrer Probleme, die sie so hatte, dann hat sie in der Kirche Halt gefunden und... Ach so, dann habt ihr euch auch diesbezüglich aufeinander entfernt. Genau. Wenn ich fragen darf, in welcher Kirche ist sie? Sie ist in so einer freien Gemeinde, ist sie. Ah ja. Also evangelisch. Mhm, ja. Ja. Probleme über Probleme. Das sag ich dir, ja. Also ich finde ja immer gut, bevor man eine Beziehung auflöst, wenn man sich noch ein klein bisschen unsicher ist, dass man schon zu einer Beratung geht. Aber dann muss der Berater auch von beiden Seiten gewollt sein. Also ja. Dann müsstet ihr zu einem neutralen Berater gehen, einem unkonfessionellen Berater. Das wäre das Beste, glaube ich. Was ich momentan habe, ne? Ja, genau. Also du musst jetzt erstmal mit der Frau Tacheles reden, der Chatfreundin. Ja. So, Mario, mehr kann ich ja nicht sagen. Okay, ich werde es versuchen. Alles Gute, viel Glück wünsche ich dir. Okay, danke, du. Tschüss, ja. Ciao. Tschüss. 1.29 Uhr und 7 Sekunden haben wir und ich möchte euch erzählen und hinweisen auf unser Thema am Mittwoch. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben wir Themennacht. Hier bei Domian und das Thema diese Woche heißt das Geheimnis meines Lebens. Und ich frage euch, was ist euer größtes Geheimnis, euer größtes Lebensgeheimnis? Habt ihr vielleicht zum Beispiel ein heimliches Kind oder habt ihr ein Verbrechen begangen und niemand weiß davon? Oder liebt ihr vielleicht jemanden, den ihr auf keinen Fall lieben dürftet? Es gibt viele Beispiele, was ein Geheimnis für einen Menschen sein kann. Ich glaube, die meisten von uns haben ein Lebensgeheimnis, ein großes oder vielleicht auch nicht so ein ganz großes, aber schon ein Geheimnis. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, über das Geheimnis eures Lebens, dann meldet euch doch per Mail domian@wdr.de und natürlich dann auch gerne während und vor der Sendung in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag. Übrigens, Näheres zu uns rundherum, zu unserer Sendung, könnt ihr finden unter nachtlager.de, www.nachtlager.de. So, ich bin verbunden mit Stefan und Stefan ist 25. Morgen, Stefan. Moin, Domian, hi. Hi. So. Ja, ich bin aufgeregt gerade. Das ist völlig normal, ja genau. Um was geht's denn? Okay, ja, folgendes. Ein bisschen kompliziert, ich fange mal so an. Ich bin seit einem halben Jahr mit meiner Ex-Freundin auseinander. Mhm. Und ja, habe jetzt heute mitgekriegt, dass sie jetzt seit kurzem einen Freund hat. Die ist auch seit kurzem weggezogen, also weiter weg auch. Ja. Wie lange wart ihr denn zusammen gewesen vorher? Anderthalbes Jahr. Anderthalb Jahre? Ja. Und jetzt ein halbes Jahr getrennt schon? Halbes Jahr getrennt und sie ist vor knapp 3 Monaten weggezogen in eine andere Stadt nach Kiel, ist noch relativ weit weg. Und wo wohnst du? Aber immer noch relativ bitter. Wo wohnst du? Möchte ich gerade nicht sagen. Okay, aber wie viele Kilometer entfernt? Nordrhein-Westfalen, schon 400 Kilometer. Mhm, ja. Faden verloren auf jeden Fall. Also sie ist hatten wir auch noch relativ viel Kontakt und dann irgendwann, also hatten wir auch schon für uns klar, so ist halt besser, wenn das halt nicht mehr so viel ist. Und ihr habt das heute halt mitbekommen, dass sie jetzt einen Freund hat. Und ja. In Kiel? Problem in Kiel, seit kurzem auch erst. Und jetzt kommen die ganzen Probleme zum einen, dass ich relativ viele Probleme mit alleine sein und Trennung habe. Und dazu kommt halt, dass ich zwangs- und angsterkrankt bin. Und jetzt gerade gar nicht weiß, ob ich das jetzt gerade nur habe, um mich abzulenken und nicht drüber nachdenken zu müssen, dass sie einen Freund hat. Auf jeden Fall ist mein Problem gerade, oder vorhin, jetzt geht's, dass ich zum Beispiel ziemlich auf wahnsinnig Angst habe zu pennen, weil ich denke, dass ich dann sterbe. Und gerade jetzt halt auch. Ja. Diese Zwangs- und Panikerkrankungen, Stefan, hast du die schon immer gehabt? Also Zwangsgedanken und Handlungen haben langsam angefangen mit 11, also richtig los ging es mit 16 und der erste richtig akute Schub, wo ich in die Klinik musste, war vor 2 Jahren. Da bin ich ausgezogen bei meinen Eltern und danach ging in meiner ersten WG dann halt gar nichts mehr. Mhm. Also auch was Zwangshandlung angeht, ich konnte keine Treppen mehr laufen, ich kann bis jetzt, also es geht einiges wieder, lese voll gerne, ich kann nicht mehr richtig wirklich viel lesen, weil ich immer wieder die Zeilen immer wieder lesen muss. Und ich habe halt ganz viele doofe Zwangsgedanken, die sich um Freundinnen und Freunde und ja, alles ganz doof. Erklär mal, was das für Zwangsgedanken sind, die du hast. Ja, zum einen, wenn ich dann mal gerade eine Freundin habe, ist es dann halt so, dass ich dann, also das und das sollst du jetzt lieber nochmal anfassen oder so und so machen, sonst macht die vielleicht Schluss oder geht weg oder will dich nicht mehr oder du willst die nicht mehr. Mhm. Und es ist halt aber auch oft, wenn du das und das nicht machst oder das so und so nicht machst, verlierst du deine Arbeit oder du stirbst halt. Also ist dieses Sterben etwas Zentrales, dass du immer Angst hast zu sterben? Momentan schon, seit einem halben Jahr schon, weil ich hatte vor einem halben Jahr meine erste Panikattacke oder eine von zweien. Also jetzt ganz, ganz konkret, du hast Angst, dass du heute Nacht stirbst? Ja, also vorhin ging es. Ich habe auch erst kurz überlegt, ob ich dann mit dem Telefon nicht was dann so konkret wird, aber es hat ja auch ein bisschen was mit Angstbewältigung zu tun. Dementsprechend muss ich daran einfach durch, habe ich mir gedacht. Und das hängt sehr zusammen damit, dass du dir vor Augen führst, dass deine Freundin jetzt einen Freund hat und was die da machen und... Ja, das ist dann immer ganz schnell. Ich fühle mich nicht mehr so viel wert, weil einfach jetzt wer anders da ist, der die halt glücklich macht und ich nicht mehr. Und ich fühle mich halt leider oft nicht so viel wert, dass ich für mich halt wirklich sein kann und sagen kann, dann ist das halt so. Wie kam es denn zu der Trennung? Hat halt einfach ganz viel damit zu tun gehabt, dass ich halt zum einen halt immer ziemlich viel Angst hatte. Das war schon, wenn dann wieder eine Kleinigkeit war, direkt, boah, und alles okay und du darfst jetzt nicht sauer sein. Und sie hat aber gesagt, ich möchte gerade einfach sehr wohl sauer sein, ob du gerade Angst vorhast oder nicht. Und ich habe auch das Recht dazu. Mhm. Und das gab halt immer ganz viel Ärger. Und dann hat sie Schluss gemacht? wir irgendwann beide zusammen, weil es halt nicht mehr gegangen ist. Wir hatten aber dann noch super viel Kontakt, weil wir auch recht nah aneinander gewohnt haben und hatten halt auch immer wieder nochmal Sex und also Sachen. Ja, das ist vielleicht immer nicht gut. Wenn man sich trennt, soll man sich auch wirklich trennen. Und vor allen Dingen, wenn einer daran so zu knabbern hat, wie in deinem Fall, ist, finde ich, für eine Weile so eine Radikal-Trennung erstmal das Beste. Nichts hören, nichts sehen, nichts kriegen. Halt zum zweiten Mal, dass ich den Zeitpunkt verpasst habe und erst dann merke, dass es wirklich zu Ende ist, wenn der andere sagt, du, ich habe ihn kennengelernt. Mhm. Ja klar, das ist dann die letztendliche Realität, dass es vorbei ist. Ja, und das ist halt, glaube ich, auch viel schlimmer, als wenn man vorher sagt, du, wir cutten das jetzt hier, weil jetzt ist es halt so, jetzt wurde ich halt gecuttet, jetzt haben nicht wir gecuttet, ich wurde gecuttet. Andererseits, Stefan, hat es ja auch immer was Gutes, das tut dann zwar nochmal richtig weh und ist ein wirklicher Schuss in die Magengegend oder in den Magen, aber letztendlich hilft es dir auch, diese Realität zu begreifen. Diese Beziehung ist nun vorbei. Die ist beendet. Ja, ich habe auch immer das Gefühl, dass ich mich mit jedem Scheiß ablenke. Mit allem, also entweder gehe ich irgendwie feiern oder lerne irgendwelche Mädchen kennen, obwohl ich gerade ganz genau weiß, dass ich überhaupt gar keine Lust habe, gerade eine Beziehung zu führen. Aber Hauptsache einfach nur raus mit diesem Gedanken, ich bin allein und sie ist halt weg. Und das kann ich halt gar nicht haben. Ich kann diesen Gedanken auch überhaupt nicht denken. Also jetzt gerade auch immer, wenn du irgendwer... Letztendlich ist das ein reiner Liebeskummer und Liebesschmerz, Trennungsschmerz, den du da formulierst, den wir alle 100.000 Millionen Mal erlebt haben schon. Verstärkt wird das natürlich bei dir durch deine Erkrankung. Ja, eindeutig. Das finde ich wirklich insofern sehr ernsthaft, weil das andere könnte man sagen, pass mal auf, da muss ich jetzt durch, das hältst du aus und ist gut. Aber wenn du diese Zwangserkrankung hast, ist das natürlich schon hart für dich, da durchzukommen. Du wirst hundertprozentig heute Nacht nicht sterben. Das sage ich dir erstmal so zu, du wirst heute Nacht nicht sterben. Wir kennen, normalerweise gebe ich echt große Stücke auf deine Meinung, Domina, du kennst ja Zwangskranke. Die Sache ist nur, du bist nicht in Behandlung zurzeit, ne? Doch, ich bin seit 2 Jahren ambulant, war zwischenzeitlich 2 Monate, also nachdem ich halt umgezogen bin, im Oktober vor 2 Jahren, bin ich halt 4-5 Monate später in die Klinik gegangen für 2 Monate und bin jetzt immer noch ambulant in Behandlung. Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass du vorankommst in der ambulanten Behandlung? Ja, stellenweise schon, wirklich. Es ist halt, wie gesagt, bei mir auch immer so phasenweise. Wenn jetzt sowas, ich meine, das ist eigentlich bei allen Menschen so, wie jetzt bei mir auch, sobald Stress aufkommt, verstärken sich bestimmte Dinge halt einfach und das ist jetzt gerade heute halt der Fall. Was sagt denn ein Therapeut, wenn du dann in eine solche Situation kommst, wie sollst du dich dann verhalten? Ja, im Endeffekt soll ich die Angst einfach durchziehen lassen. Die Angst ist halt gerade da und die geht auch wieder weg. Und ich habe halt einfach, ich weiß es eigentlich auch, es ist mir gerade einfach echt wichtig, mit dir zu telefonieren, weil ich gerade das Gefühl hatte, echt mit überhaupt keinem reden zu können. Und das war halt gerade irgendwie voll wichtig. Oder ist wichtig. Ja, verstehe. Also der Therapeut sagt, dass er dich quasi übersetzt, sich der Angst zu stellen. Ja, natürlich. Also, die Angst in die Augen zu schauen. Die Angst ist da, die Angst geht. Ja, genau, das ist das. Das beherrsche ich mittlerweile auch eigentlich relativ gut. Nur jetzt gerade ist es natürlich auch einfach so, dass der Zwang jetzt natürlich eine in Anführungsstrichen herrliche Ablenkung ist zu dem, was mir gerade bevorsteht, nämlich Verantwortung für mich zu übernehmen und mich mit dieser blöden Beziehungsscheiße auseinanderzusetzen. Was machst denn du? Bist du berufstätig oder studierst du? Ich bin berufstätig. Ich bin Heilerziehungspfleger und arbeite in einem Behindertenwohnheim. Ah ja. Und so während deiner Arbeitszeit kommst du... klar, oder hast du da auch bisweilen? Mittlerweile komme ich klar. Auf meiner alten Arbeit, bevor ich in der Klinik war, war es wirklich richtig schlimm. Da hatte ich auch richtig böse Ärger und richtig viel Stress, weil ich es halt leider teilweise nicht mal mehr geschafft habe, irgendwelche Blätter auszufüllen. Ich konnte es auch nicht mehr schreiben damals. Nun warst du schon so oft oder schon längere Zeit jetzt in Behandlung. Du bist in Behandlung. Hast du eine Ahnung, was die Ursache dieser Zwangserkrankung ist? Ja, ein Stück weit. Also angefangen hat es, wie gesagt, ja mit 11 und das war kurz bevor wir zum Freund meiner Mutter gezogen sind. Und ich bin halt Scheidungskind, was, glaube ich, gar nicht so ursächlich ist, sondern viel eher, dass wir zum Freund meiner Mutter gezogen sind, dass da für mich auch eigentlich alles relativ anstrengend und kompliziert wurde. Das Verhältnis zu dem Freund deiner Mutter war dann nicht gut? War dann, also am Anfang war es gut und dann irgendwann gar nicht mehr. Und es hieß halt immer, Stefan kriegt es nicht hin, kleines Beispiel, alle stellen ihre Schuhe vor den Schuhschrank, Stefan auch und ich kriege halt den Anschiss und nicht die anderen. Und so war es halt immer. Und ich hatte immer das Gefühl, egal was ich mache es halt nicht richtig. Mhm. Und ich mache es halt falsch. Mhm. Verstehe. Das war so die Initialzündung damals wahrscheinlich für die seelische. Mit 16 ging es dann. Also es war anfangs, also es ist mir auch erst vor kurzem klar geworden, dass es eigentlich schon relativ früh so seine Bahn gebrochen hat. Und mit 16 hat sich es dann richtig bemerkbar gemacht. Also da war ich auf irgendeinem Konzert, habe einen Arm gebrochen und da fing es halt an, dass ich Sachen danach mit rechts, die ich mit rechts angefasst habe, mit links anfassen musste. Damit fing das dann halt so langsam an. Ja. Und du sagst, du lebst zurzeit alleine. Ich lebe in einer Wohngemeinschaft und das ist halt auch so ein Ding, das ist jetzt meine zweite WG und so Umzüge sind für mich auch generell immer ein ganz heikles Thema, halt auch aufgrund dieses ersten Umzugs, der halt damals ja auch wirklich ganz gnadenlos in die Hose gegangen ist, weil ich danach halt so krank geworden bin. Fühlst du dich denn in der WG, in der du jetzt lebst, wohl? Ich fühle mich wesentlich wohler als in der alten. Also ich habe in der alten auch erst mit zwei Freunden gewohnt, was eine denkbar blöde Idee war. Ja. Es hat auch vieles einfach schief gegangen. Ich konnte mich gegenüber eines meiner Freunde auch überhaupt null durchsetzen und abgrenzen. Und jetzt in der jetzigen WG fühle ich mich an und für sich schon recht wohl. Und das ist halt immer, wie gesagt, dieses ganze Anforderungsding. Also das ist halt auch immer das Problem. Dinge, die für andere Leute ganz normal sind, also jetzt auch gar nicht aus Zwang. Ich habe alleine schon Probleme mit Verantwortung. Mir fällt schon super schwer, einfach morgens zu spülen, weil ich den Arsch einfach nicht hochkriege. Ja. Und das macht dann wieder Druck und dann kommt der Zwang wieder. Ich möchte, dass du was die psychologische Seite anbelangt, deine Erkrankung, dass du auf jeden Fall jetzt noch ein Gespräch mit meinem Psychologen führst. Aber was die Liebesgeschichte anbelangt, da möchte ich dir dann noch mal abschließend sagen, versuch es mal von der positiven Seite zu sehen. Sei froh, dass du jetzt hundertprozentig weißt, dass diese Frau weg ist. Dass es auch keine Hoffnung mehr gibt, dass ihr zueinander mehr kommt. Es ist vielleicht in gewisser Weise auch eine Befreiung. Vielleicht. Versuch es doch mal so zu sehen. Ich meine, sowas ist ja mal sehr schwer, also sowas so zu sehen. Aber ganz, ganz kurz hatte ich so diesen Blick so. Ich habe dann natürlich auch aus Versehen von irgendeinem MP3-Player lief dann von Louis The Perfect Day und dann dachte ich mir, passt schon. Ist schon und es liegt nicht an dir. Es liegt immer an beiden, wenn man nicht miteinander klarkommt. Und du bist 25 Jahre alt. Es werden auch gute Zeiten kommen. Das hört man nicht gerne, wenn man schlecht drauf ist, aber ich finde, man kann das trotzdem sagen. Denn es stimmt, es ist einfach so. Und ich würde dir auch dringend raten, jetzt den Kontakt wirklich abzubrechen zu dieser Frau. Nicht, dass du noch weiter mit Informationen da gequält wirst aus Kiel, was ihr da mit ihr macht. Ich habe vorhin auch direkt erstmal, wie ich halt so bin, auch ganz viel gefragt, einfach um zu wissen und habe gemerkt, es tut mir gar nicht gut. Nein, gar nichts. Morgen auch einfach alles an Handynummern und einfach alles löschen, was da ist, weil es anders einfach nicht geht. Ja, das finde ich einen guten Schritt. Und jetzt legst du bitte auf und du wirst von Henning, meinem Psychologen, heute Nacht zurückgerufen. Okay, Domian, ich höre dich seit 5 Jahren und echt super und total toll, auch wenn ich deinen Schneemann noch nie gesehen habe, weil ich in der Bestzeit noch nie zugehört habe. Danke, Stefan, alles Gute, du legst auf, wir melden uns gleich wieder. Jo, danke. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50 unsere Nummer und unsere E-Mail-Adresse domian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte nicht zu lang mailen, das ist immer günstig für die Kollegen im Hintergrund. Und natürlich nicht, bitte vergesst nicht, eure Telefonnummer mit in die Mail reinzuschreiben. Und auch richtig reinzuschreiben, nicht, dass da ein Zahlendreher drin ist oder irgend sowas. So, nicht Martina, sondern Marina, 24. Guten Morgen. Morgen. Marina. Ja, ich habe einen Todesfall mitbekommen. Mein bester Freund und Ex-Freund ist verstorben. Also der beste Freund und dein Ex-Freund? Oder ist das eine Person? Genau. Ist das eine Person? Ja, das ist eine Person. Also ich habe das dadurch erfahren, leider Gottes durch meinen Bruder, weil der beim Abschleppdienst arbeitet. Also ich bin am 19. bin ich nach Lengerich gefahren, nach meiner Mutter runter. Und, heute? Wir reden von heute. Nee, am 18. Wann ist das denn passiert? Wann? Also es ist am 18.11. passiert und am 19.11. war ich bei meiner Mutter unten. Ja. Und dann habe ich gesehen, dass da Grablichter stehen und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, da ist irgendwas passiert. Und dann habe ich nach knapp 10 Tagen, hat mein Bruder bei meiner Mutter gewesen und hatte dann gesagt, Ja, das wäre mein bester Freund gewesen. Moment, langsam jetzt. Du warst bei deiner Mutter und da hast du Grablichter stehen sehen. Wo? Wo bei deiner Mutter? In der Nähe von meiner Mutter, da sind ungefähr 12 Kilometer der Ort weg. Nein, pass auf, das müssen wir anders machen, sonst verstehen wir es nicht. Da ist ein sehr enger Freund von dir verstorben, mit dem du auch mal zusammen warst. Genau. Wann ist dieser Mann verstorben? Am 18.11. dieses Jahr. Und wie ist er ums Leben gekommen? Ja, der ist ums Leben gekommen, weil da war ein Autofahrer gewesen, der hat einen epileptischen Anfall gehabt. Der Autofahrer oder dein Freund? Nee, der Autofahrer. Ja. Und ist dann am Bürgersteig abgekommen, ist auf dem Bürgersteig gefahren. Ja. Und hat ihn dann frontal erwischt. Ach du lieber Gott. Ja, der war auf der Stelle tot, weil der ist durch Windschutzscheibe geflogen. Ja. Und da war der ganze Kopf abgetrennt. Ach, und ja, der war 32 Jahre alt. Ich meine, er hatte das Leben noch vor sich. Wie lange warst du denn mit ihm zusammen gewesen? Insgesamt 6 Wochen waren wir zusammen. Ach so. Etwas über 6 Wochen. Und wie lange wart ihr befreundet? 8 Jahre. 8 Jahre. 8 Jahre. Und ihr wart bis zum Schluss befreundet? Ja, bis zum Schluss. Ja. Und dann war diese 6 Wochen, das war mal so ein Zwischenspiel, dass ihr auch ein Liebespaar wart. Aber eigentlich wart ihr die meiste Zeit eures Lebens Freunde. Genau. Gute Freunde. Sehr gute. Und das war gerade am Anfang so ein bisschen verwurstelt. Von wem hast du es denn genau erfahren, dass er tot ist? Von deiner Mutter? Also mein Bruder hatte das meine Mutter erzählt, weil er beim Abschleppdienst arbeitet. Mhm. Und er wohl den Wagen abgeschleppt hatte und dadurch kam das dann heraus, weil er wohl mit der Kripo gesprochen hatte. Mhm. Und die Kripo hatte dann seinen Namen erwähnt und mein Bruder wusste, dass ich mit ihm seit 8 Jahren befreundet bin. Und dann hat er dir das gesagt, der Bruder? Meine Mutter hat mir das gesagt. Die Mutter, also der Bruder hat der Mutter dann, die Mutter dann, ja. Da. Genau, und die Mutter hat mich dann informiert und hat mir das dann erzählt. Dann kannte deine Mutter auch ihn wahrscheinlich auch, wenn ihr beiden so lange befreundet wart. Ja, die kannte ihn auch sehr gut und warst du auch auf der Beerdigung? Nein, die Eltern wollen ihn im engsten Kreise beerdigen, aber die Mutter hatte mich angerufen, beziehungsweise ich sie, und sie sagte mir das dann schon, ja, ich hätte das ja schon gehört, und da habe ich gesagt, ich war mir aber nicht sicher. Ich habe erst eine Freundin angerufen, die mir das bestätigt hat, danach bin ich dann hingegangen, weil ich so verzweifelt war, weil ich die Nummer nicht mehr hatte auf dem Handy von der Mutter und musste dann nochmal im Internet gucken. Und habe die dann rausgekriegt und bin dann hingegangen und habe die Eltern dann angerufen. Also da gab es keinen engen Kontakt zwischen dir und den Eltern auch? Das war nicht so? Doch, das war eigentlich immer. Die Mutter, die hatte zwischenzeitlich mal angerufen. Aber wie komisch, dass sie dich dann bei der Beerdigung nicht dabei haben wollen. Du bist doch eigentlich der engste Kreis, wenn du eine so enge Freundin bist. Ja, das schon, aber die wollen ihn wirklich nur im engen Familienkreis beerdigen. Mhm. Wie gesagt, da gehen auch nur seine Eltern, sein Bruder, seine Oma hin und ansonsten geht da auch keiner hin. Was hat dir dieser Mensch bedeutet in deinem Leben? Ja, was hat er mir bedeutet? Eigentlich hat er mir sehr viel bedeutet, weil ich konnte eigentlich mit ihm über alles reden und ja, meine Meinungen mit ihm teilen. Ich meine, meiste Zeit hatten wir auch die gleichen Meinungen, auch über die gleichen Leute, weil auch viel Schlechtes über ihn geredet wurde in diesem Wohnort, wo er gewohnt hat und auch über mich. Und es kam ja auch damals schon die Aussage, dass der angeblich tot sein gewesen wäre. Das war er aber zu dem Zeitpunkt nicht. Und ja, als ich das dann erfahren habe, war ich mir dann unsicher, eben halt durch diese alten Reederei. Ach, es gab mal einfach so ein böses Gerücht, der sei tot? Früher schon? Ja. Ach, was ist das denn? Und dann passiert es wirklich? Ja. Wie gehst du jetzt mit dem Schmerz und dem Verlust um? Wie ist das für dich? Schwer. Schwer darüber wegzukommen, weil man denkt ja auch an die schönen Zeiten, die man hatte. Die man auch als Freunde verbracht hat. Ich meine, wo wir zusammen waren, waren wir jeden Tag unterwegs. Wir sind überall hingefahren, wir haben alles gemeinsam gemacht und ja. Habt ihr denn gemeinsam auch Freunde gehabt? Eher weniger, also weil die Leute, die wir kannten, das waren für uns keine Freunde. Das heißt, du kannst dich mit gar niemandem so darüber unterhalten, über also großartig, vielleicht mit deiner Mutter, aber sonst mit niemandem? Ja, genau, sozusagen. Es gibt keinen Freund, keinen gemeinsamen dritten Freund. Nee, leider nicht. Ja. Bist du da ein bisschen traurig, dass du nicht so Abschied nehmen kannst bei der Trauerfeier? Ja. Das glaube ich, das wäre ich auch. Am 18. ist es passiert, dann ist er noch nicht beigesetzt. Genau. Ja. Der liegt noch in der Obduktion, der wird noch obduziert, genauso wie der Fahrer. Und ist der Fahrer auch tot? Ja, ach, die Eltern wissen auch nicht, wann der freigegeben wird zur Beerdigung. Gott, was für ein Unfall, was für ein Unglück. Da ist er als Fußgänger, dein Freund, ums Leben gekommen und der Fahrer des Autos auch. Ja, und der Bekannte, mit dem er sich unterhalten hat, der ist im LKH. Mhm. Der ist in eine Klapse gekommen. Mhm. Naja gut, das lassen wir dann mal so stehen. Marina, es tut mir sehr leid, dass du deinen Freund verloren hast. Gerade ein tiefer Freund und eine tiefe Freundschaft ist ja somit das Wichtigste im Leben überhaupt. Und das begleitet einen ja auch, wenn man einen guten Freund hat, wenn man Glück hat, das ganze Leben lang. Und das stimmt. Wenn man den verliert, ist das natürlich ganz schlimm. Aber du kannst ja, wenn du nicht zur Trauerfeier gehen kannst, dann später zum Friedhof gehen und dich da am Grab verabschieden von ihm, wenn du alleine bist. Ja, das hat die Mutter mir auch angeboten. Und sie sagt auch, wenn ich Sachen haben möchte aus seiner Wohnung, Erinnerungsstücke, würde sie mich gerne anrufen und dann könnte ich gerne was von mitnehmen. Mhm. Also ich finde, das ist schon... Ja, möchtest du das annehmen, dieses Angebot? Ja, auf jeden Fall. Ja, dann hast du Erinnerungsstücke an ihn und dann ist er in der Weise auch bei dir dann noch, in Gedanken. Genau. Ja. Liebe Marina, nochmals, es tut mir sehr, sehr leid und ich wünsche dir viel Kraft, dass du trauern kannst und das bewältigen kannst. Ja. Und geh mal zum Friedhof, wenn er beigesetzt ist und verabschiede dich in Ruhe und kannst ja da in Gedanken auch mit ihm sprechen. Das kannst du ja sehen, wie du es für dich am richtigsten siehst. Ja. Mhm. Alles Liebe und alles Gute, Marina. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Und ich habe hier Andreas und Andreas ist 37. Hallo Andreas. Hallo Jo. Andreas, um was geht's? Es geht um das Thema Zivilcourage. Mhm. Und zwar vorgefallen ist es vom 13. auf den 14. November in Alsdorf im Rheinland. Ich war mit meinem besten Freund auf einer Veranstaltung dort in so einem Cine-Tower-Komplex, also so einem Kinokomplex, eine Diskothek. Wir haben dann irgendwann nach dieser Party so gegen 3, 4 am Taxistand gewartet und ich habe dann hinter mir circa 2 Meter eine junge Frau bemerkt, die dann halt bitterlich geweint hat. Mhm. Bin dann dorthin, habe mich vor ihr gebeugt, die Hand genommen und gefragt, ob ich ihr helfen könnte, weil ich nicht sehen konnte, ist es jetzt einfach nur ein Flennen oder hat sie Schmerzen oder sonstige Probleme. Mhm. Ja, und plötzlich näherte sich schon ein junger Mann von hinten und beschimpfte mich wüst, ich soll meine Drecksflossen von seiner Freundin lassen. Ich wurde als Faschist tituliert, bin dann aufgestanden, habe dann versucht zu beruhigen mit Worten, habe gesagt, hör, lass bitte den Alkohol aus dem Leib, das ist besser, kümmere dich jetzt um deine Freundin und schäm dich, dass die hier so sitzen muss. Dann gab es ein Wortgefecht, er hat mich beleidigt, ich habe dann auch noch 1, 2 Kommentare halt abgegeben und bin dann halt mit meinem besten Kumpel wieder zum Taxistand gegangen. So, diese Gruppe bestand dann aus 2 jungen Mädels und dann halt diesem, sag ich mal, sehr aggressiven jungen Mann. Achso, da war noch ein Mädel. Ja, die kam dann halt, also der junge Mann, der mich beschimpft hat, kam mit einer jungen Frau, die dann auch gesagt hat, ja, du immer mit deiner Eifersucht, jedes Mal das Gleiche. Weißt du denn eigentlich, warum die Frau geweint hat? Nein. Leider nicht. So, also das dann seid ihr leider nicht in Erfahrung bringen. Ja. So, dann seid ihr beiden Jungs zum Taxi gegangen und dann? Ja, wir haben dann wieder auf unser Taxi gewartet und die Gruppe ist dann auch an uns vorbeigegangen, wieder mit Beleidigungen, nur von dem Mann. Und dann war das Thema eigentlich erledigt. Wie alt war der Mann ungefähr? Ich habe gerade nicht verstanden. Wie alt war der Mann ungefähr? Circa 20 bis 25 Jahre war der. Okay, und dann? Konnte ich noch gut beschreiben. Mhm. Auf jeden Fall circa 1 Minute, nachdem diese Gruppe uns halt passiert hat, merkte ich dann rechts, dass sich jemand näherte. Aber ihr saßt schon im Taxi? Nee, wir haben auf das Taxi gewartet. Ach so. Wir standen noch da. Und ich gucke nach rechts, gucke den noch in die Augen, ins Gesicht. Ich höre noch, wie er sagte, so, und jetzt mache ich dich kalt. Und bekomme also einen heftigen Schlag, halt nicht mit der Faust, sondern mit einem stumpfen Gegenstand. Und bin dann sofort zu Boden gegangen. Und Wohin diesen Schlag? Ins Gesicht. Ins Gesicht. Ja, und ich habe bei dem Schlag also schwerste Gesichtsverletzungen halt davon getragen. Also mein Nasenbein hat eine Trümmerfraktur, mein Jochbein war trümmerfrakturiert, Augenhöhlenbogen ist kaputt, Kieferhöhle war gebrochen. Also ich bin auch mittlerweile in der Uniklinik halt auch operiert worden. Bist du noch in der Klinik im Moment? Nee, ich bin jetzt seit ein paar Tagen wieder zu Hause. Du sprichst also so ein bisschen durch die Nase, ne? Das höre ich noch. Kann das sein? Ja. Ich habe in der Nase noch, das nennt man Silikonsplinte. Ja. Die müssen auch noch eine Woche drin bleiben, weil halt auch diese Trennwand in der Nase halt auch mehrfach durch gewesen ist. Das alles von diesem einen Schlag? Oder gab es ein einziger Schlag mit einem Gegenstand? Ja, und das Erschwerende kommt noch hinzu. Ich bin auch noch Marcumar-Patient, also Blutgerinnungspatient. Hätte der vielleicht ein bisschen höher geschlagen, halt die Stirnhöhle getroffen, wäre es vermutlich zu einer Gehirnblutung gekommen und wir hätten uns heute nicht mehr unterhalten können. Nun war dein Freund auch dabei. Ja. Wie hat der sich verhalten? Ja, der hat das gar nicht bemerkt. Also wie gesagt, der hat sich rangeschlichen. Der hat mich dann auf einmal, also ich bin dann halt zu Boden gegangen, mit dem Hinterkopf gegen so einen Stahlzaun gefallen. Hab dann auch noch eine Platzwunde am Kopf gehabt. Hab dann also tierisch geblutet, auch aufgrund dieser Blutgerinnungsproblematik. Ja, der hat ja, sich eigentlich nur um mich gekümmert. Ja. Also Rettungsdienst gerufen, die Security, die kam auch direkt und hat dann halt geguckt, dass sie die Blutung stillen konnten. Achso, die waren ja noch in der Nähe, soweit war das ja gar nicht weg. Nö. Und der Täter? Der hat sich aus dem Staub gemacht. Und die beiden Frauen auch? Die sind weg, ja. Das heißt, du hast Anzeige gegen Unbekannt erstattet? Ja, die Anzeige wurde halt, die Polizei war vor Ort, die Anzeige wurde aufgrund des Deliktes sowieso aufgenommen. Die Ermittlungen laufen halt. Ja, du kannst den Täter beschreiben, sagst du? Du kannst ihn gut beschreiben. Das hast du bei der Polizei dann sicher auch getan. Ja. Aber da konnten die so noch nichts mit anfangen zunächst. Jein, also es gibt schon Hinweise, aber aus ermittlungstechnischen Gründen, glaube ich, darf man das jetzt hier im Radio erzählen. Nein, dann sag es nicht. Eigentlich, du hast das gerade angefangen mit dem, unser Gespräch angefangen mit dem Stichwort Zivilcourage. Ja. Eigentlich müssten diese beiden Frauen sich jetzt bei der Polizei melden. Ja, genau. Das finde ich das schon. Das ist auch der Tenor, warum und weshalb ich auch anrufe. Man hat mich gefragt danach, würdest du es nochmal machen? Da habe ich spontan gesagt, nein. Also nochmal machen, die Fragen zur Frau gehen, was ist so? Genau. Irgendwo dazwischen gehen. Ich sag dir, wenn ich irgendwo wieder irgendwas sehen würde, instinktiv geht man dazwischen, wenn man der Typ dafür ist. Aber es ist schon schwer. Also man erfährt auch, gerade bei uns im Raum Aachen wurde dann ein Zivilcouragepreis verliehen. Da kommt es einem schon hoch, weil man halt immer nur mitgeteilt bekommt, ja, der und der hat da irgendwas Tolles geleistet. Aber die Leute, die dann irgendwie, sag ich mal, nur eine Frau, die weinte ja nur. Ja, da droht ja jetzt keine Eskalation. Das für mich erschreckend ist einfach, dass Menschen halt so ein Gewaltpotenzial haben. Unfassbar. Und offensichtlich ja so völlig unverhofft, ne? Du hattest ja nicht die geringste Chance, dich zu wehren. Nein, ich hatte keine Chance, Hatte auch dein Freund nicht die geringste Chance, dazwischen zu gehen? Nee, keine Chance. Der muss quasi sich von hinten rum nochmal rangeschlichen haben. Was ihr nicht gehört habt, was ihr nicht mitbekommen habt? Nichts, gar nicht. Also ich weiß nur noch, ich habe einen Einschlag im Gesicht gespürt. Daraufhin bin ich halt gegen diesen Metallzaun geknallt. Es hat fürchterlich geblutet. Also das war eine riesen Blutlache. Boah, und dann die Schmerzen, die du ausgehalten hast und die Gefahr, wie du es gerade geschildert hast, du hättest auch tot sein können dabei. Ja, und worum es mir geht, viele sagen immer, ja, wenn die den finden, kriegst du Schmerzensgeld, das ist alles völlig irrelevant. Ich möchte einfach, dass man diesen Menschen findet, dass der auch verurteilt wird. Und zwar dessen, weil ich befürchte, dass es nicht das erste Mal war. Das glaube ich auch nicht. Irgendwann ist er so in Rage, dann liest man irgendwann in der Zeitung, dann ist wirklich einer da ums Leben gekommen. Ja. Und das ist eigentlich das, worum es mir geht. Ne? Mensch, Andreas, also nochmal Respekt, dass du dich um die Frau gekümmert hast und des Weiteren wirklich gute Besserung. Ja. Und hoffen wir mal, dass dieser Kerl gefasst wird und dass der Kerl eine ordentliche Strafe kriegt. Wird schwierig werden. Aber ja. Wie gesagt, ich habe aber auch die Hoffnung, dass halt die zwei Frauen, die da bei gewesen sind, dass das Gewissen haben. Genau, genau. Sagen, Andreas, ich muss Schluss machen. Die Sendung ist vorbei. Alles Gute nochmal von Herzen für dich. Alles klar. Tschüss, danke. Ciao. Tschüss. In der Technik, Moritz Güldenring heute Nacht. Morgen wieder freie Themen Nacht. 1 Uhr Radio, das Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche eine gute Nacht.